Die Gebietsgesellschaft Mittel- und Südchina des Generalverbandes der China-Koreaner gab am 10. Juni eine Erklärung ab. Darin forderte sie die neue südkoreanische Regierung dazu auf, nicht eine unschlüssige Haltung zur Forderung der südkoreanischen Bevölkerung nach der Zurücknahme der Saatstationierung einzunehmen, sondern unverzüglich für deren Zurücknahme einzutreten.